wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden. Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Werden. Man hält sich für frei und hört doch nicht auf, sich zu binden. Wie klar kann ich sehen, wer hilft mir dabei, das Ziel meines Lebens zu finden? Wie freier als in Gottes Hand. In seiner Nähe, wie bau ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Schritt mit ihm.